Geschichtshörbücher von Polarfilm. Hören und verstehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich bin ein Berliner. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Sind mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise. Hören und verstehen. Geschichtshörbücher von Polarfilm. Friedrich der Große. Zeitlose Weisheiten des Preußenkönigs. Schon zu Lebzeiten rankten sich zahlreiche Legenden und Anekdoten um die Person jenes Preußenkönigs, der als Friedrich der Große in die Geschichte eingegangen ist. Viel ist über ihn geredet und geschrieben worden, in unzähligen Büchern und Biografien, in Bildnissen großer Künstler und in Kinofilmen ist er bis heute lebendig geblieben. Ist es dennoch notwendig, sich am Beginn des 21. Jahrhunderts mit einer Persönlichkeit des aufgeklärten Absolutismus zu beschäftigen? Eine berechtigte Frage, die man jedoch mit einem deutlichen Ja beantworten kann. Denn Friedrich II. War ein außergewöhnlicher Mann, der nicht nur die schönen Künste seiner Zeit förderte und sich selbst musisch verwirklichte, auch als Staatsmann erwarb er unvergänglichen Ruhm. Aber vor allem sein gesunder Menschenverstand und seine schnörkellose, direkte Art, anstehende Probleme auch unkonventionell zu lösen, ist heutzutage aus der Mode gekommen. Wichtige Reformen bleiben im politischen Hickhack von Ausschüssen, Kommissionen und Gremien auf der Strecke. Eine Regierung muss sparsam sein, weil sie das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muss. Was auf den ersten Blick wie ein aktuelles Zitat eines kritischen Wirtschaftsjournalisten wirkt, stammt in Wahrheit aus dem Munde des preußischen Königs. Der als alter Fritz und Friedrich der Große, von seinem Volk verehrte Potentat, hatte aus dem kleinen Preußen nicht nur ein mächtiges europäisches Reich geformt, sondern auch viele gesellschaftliche, ökonomische und kulturelle Belange mit Geschick und Sachverstand zum Wohle der Bürger geregelt. Nicht nur im militärischen oder politischen, sondern auch in allen anderen Bereichen des menschlichen Lebens kannte sich Friedrich aus. Er betrachtete es als seine Pflicht, sich mit jedem Fall selbst zu beschäftigen und die letzte Entscheidung zu treffen, egal ob es um hohe Beamte oder Adlige, Bürger oder Soldaten, Huren oder Bettler ging. Viele seiner Ansichten und Einsichten können auch für uns heute hilfreich sein. Ich habe eingesehen, dass man, um glücklich zu sein, sittliche Grundsätze haben muss, dass man sich über seine Lebensaufgabe klar werden und sie nach Kräften erfüllen, dass man mäßig leben und sich nicht allzu viel aus dem Leben machen muss. Als Friedrich II. Am 24. Januar 1712 in Berlin geboren wird, deutet nichts auf eine große Karriere hin. Sein Vater, Friedrich Wilhelm I., wird wegen seiner Strenge und Disziplin der Soldatenkönig genannt. Entsprechend hart fällt die Erziehung des Thronfolgers aus. Der Vater verlangt blinden Gehorsam und absolute Unterwerfung. Seine Mutter Sophie Dorothea, die Tochter des Kurfürsten von Hannover und Königs von England, war der musische Gegensatz zu dem strengen Vater. Zu ihr fühlt sich das sensible Kind stärker hingezogen. Musik und Dichtkunst sind dem jungen Freigeist wichtiger als alles Soldatische. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen König und Thronerbe, bei denen der Vater auch handgreiflich wird. Mal würgt er seinen Sohn mit einer Kordel, mal geht er mit dem Degen auf ihn los. Zum Eklat kommt es, als der 18-jährige Friedrich versucht, aus der Armee zu desertieren und außer Landes zu gelangen. Doch die Flucht misslingt. Friedrich und sein Freund Hans Hermann von Katte werden aufgegriffen und in der Festung Küstrin inhaftiert. Das Kriegsgericht verurteilt den Leutnant von Katte zu lebenslänglicher Haftstrafe, legt aber das Urteil gegen den Kronprinzen in die Hände des Königs selbst. Der will ein Exempel statuieren und verurteilt von Katte zum Tod durch das Schwert. Am 6. November 1730 muss Friedrich, auf Geheiß des Vaters, vom Fenster seiner Zelle aus mit ansehen, wie sein Freund im Hof hingerichtet wird. Der erschütterte Kronprinz ruft seinem Kameraden zu: »Pardonnez-moi, mon cher Kat. Verzeihe mir, mein teurer Katte.« Katte soll ihm geantwortet haben: »La mort est douce pour un si aimable prince. Der Tod ist süß für einen so liebenswürdigen Prinzen.« Seinem Sohn gibt der König mit auf den Weg: »Er möge in sich gehen, Gott recht von Herzen um Vergebung bitten für die schwere Sünde, die er begangen und Leute mit verführet, von denen nun einer sein Leben lassen müsse.« Das Erlebnis reißt tiefe Wunden in Friedrichs Seele. Später wird er einmal sagen: »Man soll nur strafen, um den Ehrgeiz zu wecken, aber nie, um zu demütigen.« Mut zur Erziehung heißt vor allem Mut zur Disziplin. Disziplin ist das ungeliebte Kind der Pädagogik, denn sie verkörpert alles, was Menschen eigentlich verabscheuen: Zwang, Unterdrückung von Lust und Trieben, Unterordnung, Akzeptanz von Autoritäten, Verzicht. In unserer heutigen Spaßgesellschaft fällt es den meisten Menschen äußerst schwer, das Lustprinzip durch das Leistungsprinzip zu ersetzen. Aber Disziplin ist und bleibt das Fundament aller Erziehung. Und wenn sie erfolgreich vermittelt wird, und nur dann, wird eines Tages aus der verordneten Disziplin eine gesunde Selbstdisziplin. Auch wenn Friedrichs überstarker Vater den Bogen in dieser Situation überspannt haben mag, begreift Friedrich jetzt doch sehr klar, dass er sich dem eisernen Willen seines Vaters nicht widersetzen kann. Künftig beugt er sich, auch als ihm 1733 Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern zur Frau verordnet wird. Doch vielleicht beginnen mit dieser Ehe die vier glücklichsten Jahre in seinem Leben. Mochte Kronprinz Friedrich auch keine Liebe zu seiner Braut hegen, Prinzessin Elisabeth Christine brachte ihrem intellektuell überlegenen Gemahl tiefe Zuneigung und Ehrfurcht entgegen. So äußert er sich über sein Verhältnis zu ihr: »Ich müsste der niedrigste Mensch auf dem Erdboden sein, wenn ich meine Frau nicht aufrichtig hochschätzen wollte, denn sie ist das sanfteste Gemüt, so gelehrig, wie sich nur denken lässt, und gefällig bis zum Äußersten, so dass sie mir alles an den Augen absieht, womit sie denkt, mir Freude machen zu können.« Im Schloss zu Rheinsberg, das der Vater ihm geschenkt hat, kann sich Friedrich das Leben nun so einrichten, wie es ihm gefällt. Er schart eine Anzahl geistreicher und philosophisch interessierter Freunde um sich und genießt die ungezwungene Freiheit. Er diskutiert, schreibt und musiziert. Doch vor allem liest er. Die Bibliothek des Prinzen ist in einem der Türme des Schlosses untergebracht, von wo er auf den See und Garten blicken kann. Doch oft ist er so vertieft in die Lektüre, dass er alles um sich herum vergisst und nicht einmal weiß, ob es draußen regnet oder die Sonne scheint. »Auf der Hin- und Herreise zwischen meinem Arbeitszimmer und meiner Bücherei habe ich keine Gelegenheit, nach dem Wetter zu sehen.« Die Bibliothek bedeutet sehr viel für den Kronprinzen. Oft steht er früh um 4 Uhr auf und sitzt dann stundenlang an seinem Arbeitstisch in dem runden Turmzimmer und liest. Mit dem Gänsekiel macht er sich Notizen, streicht wichtige Passagen an und schreibt Zusammenfassungen des Gelesenen nieder. Das Bücherstudium wird für ihn zur großen lebensbestimmenden Leidenschaft. So fragt er später einmal einen seiner Adjutanten: Kann er lesen? Als dieser ihn nur verblüfft anstarrt, sagt Friedrich der Große kurz: Merke er wohl auf. Lesen heißt denken. Friedrichs Bildung ist vornehmlich Französisch. Die französische Sprache hatte er in seiner Kinderstube erlernt. Zu jener Zeit war das nichts Ungewöhnliches, denn nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges war das ausgeblutete und zerstückelte Reich der Deutschen nur noch ein Schatten seiner selbst. Politisch, militärisch und kulturell orientierte man sich an dem mächtigen Frankreich, dessen Sonnenkönig der Welt ungeniert verkündete: L'État, c'est moi. Der Staat bin ich. Der Alltag und die gesellschaftlichen Sitten wurden vom französischen Vorbild bestimmt. Man sprach, dachte und dichtete Französisch. Die französische Sprache wirkte elegant und fein. Die deutsche Sprache hingegen war zur Umgangssprache der Ungebildeten und Unterprivilegierten degradiert worden. Auch Friedrich erschien die eigene Muttersprache zu holprig und schwerfällig. In der Mode und Malerei, in der Musik und in der Literatur herrschte der französische Stil vor. So wie es heutzutage in Deutschland bei vielen Kulturopportunisten in ist, die eigene Weltläufigkeit durch das Verwenden von möglichst vielen Anglizismen zu demonstrieren, war es damals eben schick, wenn man sich à la française gab. Dennoch verkannte Friedrich keineswegs die geistige Bedeutung seiner Landsleute. Den Deutschen fehlt es durchaus nicht an Geist, und die Natur hat ihnen einen gesunden Menschenverstand gegeben. Die Deutschen sind arbeitsam und tief, und wenn sie sich einmal mit einer Sache befassen, so gehen sie darin auf. Ihre Bücher aber sind von einer tödlichen Weitschweifigkeit. Wenn man ihnen ihre Schwerfälligkeit nehmen könnte, würde ich die Hoffnung nie aufgeben, dass meine Nation große Männer hervorbringen könnte. Für Friedrich bestand die große Kunst der Schriftstellerei darin, es zu vermeiden, dass die Leser gähnen. Eine Kernaussage, die damals wie heute gilt. Auf Schloss Rheinsberg in der Mark Brandenburg beginnt Friedrich auch seinen Briefwechsel mit dem französischen Philosophen Voltaire. Einen seiner Briefe schließt er mit den Worten: Leben Sie wohl, reizender, göttlicher Voltaire. Friedrich verehrt den prominenten Philosophiestar und Schriftsteller Voltaire. Den Menschen Voltaire allerdings sollte Friedrich später von einer Seite kennenlernen, die durchaus nichts Verehrungswürdiges hatte. So flossen die heiteren, unbeschwerten Tage in Rheinsberg dahin. Es waren glückliche Tage für Friedrich, wie sie sich so in seinem späteren Leben niemals wiederholen sollten. So resümiert er selbst, nachdem er ein Jahr in Rheinsberg zugebracht hatte: Wenn ich heute meine Grabschrift machen würde, so müsste sie lauten: Hier liegt einer, der ein Jahr gelebt hat. Sehr viel zum inneren Frieden des Kronprinzen trägt auch bei, dass sich das Verhältnis zu seinem ehemals verhassten Vater zunehmend bessert. Als der erste Rat des Königs, der Feldmarschall von Grumblow, aus dem Leben scheidet, scheint die letzte Barriere zwischen Vater und Sohn ausgeräumt zu sein. Im Sommer 1739, als der König und sein Sohn gemeinsam durch Ostpreußen reisen, schreibt Friedrich an einen Freund: Ich kann den König gar nicht genug rühmen. Er ist so gegen mich, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und als Friedrich die gewaltige Arbeit erkennt, die sein Vater in Litauen geleistet hatte, empfindet er tiefe Bewunderung für ihn. König Friedrich Wilhelm hatte das von der Pest entvölkerte Land aus dem Elend geführt. Begeistert schreibt der Kronprinz über die Taten seines Vaters an Voltaire: Ich habe in der offenherzigen und freimütigen Art, derer sich der König bedient hat, diese Einöde fruchtbar und glücklich zu machen, etwas so Heroisches gefunden, dass es mir schien, als müssten sie von denselben Empfindungen erfüllt sein. Der Vater erkennt nun auch, dass in seinem Sohn etwas Großes und Gutes steckt. Er traut ihm zu, sein Werk fortzusetzen. Im Frühjahr des Jahres 1740 verschlechtert sich der Gesundheitszustand des Königs. Überall im Königreich Preußen ahnt man, dass der schwerkranke Monarch dem Tode geweiht ist. Am 30. Mai wird Kronprinz Friedrich zu seinem sterbenden Vater in das Stadtschloss von Potsdam gerufen. Er findet den König in einem Rollstuhl auf dem Schlosshof sitzend und schließt ihn in die Arme, während ringsherum eine große Menge von Zuschauern tief erschüttert die Szene beobachtet. Stundenlang spricht Friedrich Wilhelm mit seinem Sohn und seinem ersten Minister von Podewils über die politische Lage. Beruhigt und voller Hoffnung legt er das Regiment in die Hände seines Sohnes. Zu den Generälen und Offizieren spricht er: Gott tut mir viel Gnade, dass er mir einen so braven und würdigen Sohn gegeben hat. Dann geht es rasch zu Ende. Um 3 Uhr nachmittags steht das starke Herz des gefürchteten Soldatenkönigs für immer still. Mein Vater starb mit der Festigkeit eines Philosophen und der Ergebung eines Christen. Er bewahrte eine bewundernswerte Geistesgegenwart bis zum letzten Augenblicke seines Lebens. Als Staatsmann seine Geschäfte ordnend, die Fortschritte seiner Krankheit verfolgend wie ein Arzt und über den Tod triumphierend wie ein Held. Der 28 Jahre junge Friedrich muss nun die Verantwortung übernehmen. Trotz des Schmerzes über den Verlust des Vaters findet er sich schnell in der ungewohnten Rolle zurecht. Als der alte Fürst Leopold von Anhalt-Dessau als erster dem neuen König sein Beileid entgegenbringt und ihn bittet, ihn und seine Söhne in den Ämtern und Würden, die sie besitzen, zu belassen und die persönliche Autorität, die sie unter dem toten König genossen haben, aufrechtzuerhalten, richtet Friedrich seine hellen blauen Augen auf den alten Fürsten und entgegnet ihm knapp: Ich werde versuchen, ehrwürdiger Durchlaucht, in allem, was Ihnen Freude macht, zu Willen zu sein, soweit ich es vermag. Ich werde auch weder an Ihre eigenen Ämter noch an die Ihrer Söhne rühren. Was aber die Autorität angeht, welche Sie besessen zu haben glauben, so ist mir davon nichts bekannt. Ich weiß als König von keiner Autorität, als der, die dem König selbst innewohnt. Friedrich gibt hier eine erste Kostprobe seines eisernen Willens. Das königliche Antlitz, das Friedrich dem alten Dessauer zeigte, bekommen am nächsten Tag in Berlin bei der Vereidigung auch seine Generäle zu sehen. Wir haben, meine Herren, unseren gemeinschaftlichen Herrn und König verloren. Wir müssen suchen, uns darüber zu trösten. Ich hoffe, Sie werden mir beistehen, die schöne Armee zu erhalten, welche Sie meinem Vater haben bilden helfen. Gegen einige von Ihnen liegen Klagen über Härte, Habsucht und Übermut vor. Stellen Sie dieselben ab. Ein guter Soldat muss ebenso menschlich wie vernünftig, als herzhaft und brav sein. Mit ebenso klaren Worten stellt Friedrich auch seinen Ministern gegenüber seine Stellung als König zum Staate fest. Ich denke, dass das Interesse des Landes mein eigenes ist, dass ich kein Interesse haben kann, welches nicht zugleich das des Ganzen wäre. Sollten sich beide nicht miteinander vertragen, so soll der Vorteil des Landes stets den Vorzug haben. Zu einer Zeit, in der viele Fürsten und Landesherren ihre Stellung zur eigenen Bereicherung missbrauchten und ihre Länder bis aufs Blut auspressten, ein ungewöhnliches und wahrlich königliches Wort. Friedrich bezeichnete sich als den ersten Diener des Staates. Die Idee war nicht neu, aber wohl keiner vor ihm setzte diesen Anspruch auch so konsequent in die Tat um. Seine zerschlissene Offiziersuniform zeigte, dass er selbst nicht repräsentieren wollte. Stattdessen sollte der Staat repräsentiert werden. Es ging nicht um seine Person, sondern um das große Ganze. Schon im ersten Monat der Regierung demonstriert der neue König seine Vorstellung von seiner liberalen Geisteshaltung. Mit einem Federstrich schafft er die bis dahin noch gebräuchliche Folter ab. Auch in Bezug auf Kirche und Religion zeigt er Toleranz. Alle Religionen sind gleich und gut, wenn nur die Leute, welche sie ausüben, ehrliche Leute sind. Die Religionen müssen alle toleriert werden und muss der Staat ein Auge darauf haben, dass keine der anderen Abbruch tue, denn hier muss jeder nach seiner Fasson selig werden können. Mit Macht stürzt sich Friedrich in die Arbeit und beginnt im Sommer um 4 Uhr, im Winter um 5 Uhr früh sein Tagewerk. Das behält er während seiner 46 Jahre dauernden Regierung so bei. An Voltaire schreibt er: Die Kürze des Tages, da er mir 24 Stunden zu wenig zu haben scheint, bedauere ich. Ich arbeite mit beiden Händen, mit der einen für die Armee, mit der anderen für das Volk und die schönen Künste. Er spielt selbst Querflöte und komponiert. Auch dieses Werk stammt, wie alle Musikstücke, die Sie in dieser Produktion hören, aus der Feder Friedrich des Großen. Dass sich ein Feingeist und Philosoph, der solch zarte Weisen komponiert, auch mit dem Thema Militär und Krieg beschäftigt, zeigt der folgende Kommentar Friedrichs zum Anti-Machiavell, einer Schrift Friedrichs, die er als Kronprinz in französischer Sprache verfasste und 1740 von Voltaire bei Van Duren in Den Haag anonym herausbringen ließ. Ausgehend vom 1513 entstandenen Hauptwerk des florentinischen Politikers und Historikers Niccolò Machiavelli, Il Principe, der Fürst, in der er einem Machthaber empfiehlt, vor keinem Verbrechen zurückzuschrecken, sofern es nur dem Wohl der Allgemeinheit diene, entwirft der preußische Kronprinz sein eigenes politisches Programm eines aufgeklärten Absolutismus. Nicht bloß der Verteidigungskrieg ist gerecht, sondern auch der Krieg zur Behauptung von Rechten, die neidische Gegner streitig machen wollen, sogar der Angriffskrieg, wenn man sich in Gefahr sieht, von übermächtigen Feinden erdrückt zu werden. In solcher Gefahr muss ein Fürst, so verantwortlich dies ist, lieber ohne Zaudern das Wagnis des Kampfes auf sich nehmen, als abwarten, bis er selbst durch tapfere Gegenwehr nur noch für Augenblicke Knechtschaft und Untergang verzögern kann. Im Dezember 1740 lässt Friedrich seine Truppen in Schlesien einmarschieren, das zu jener Zeit zum Habsburgerreich gehört, aber von Friedrich als preußisches Land angesehen wird. Nach jahrelangen Kriegen, in denen die österreichischen Truppen mehrfach besiegt werden, sehen sich die Habsburger im Jahre 1745 gezwungen, Preußen in einem Friedensvertrag Schlesien zu überlassen. Beide Seiten wissen, dass dieser Friedensschluss von begrenzter Dauer sein wird. Friedrich gibt sich keinen Augenblick der Illusion hin, Maria Theresia würde dauerhaft auf die Provinz Schlesien verzichten. Auch Maria Theresia zweifelt keine Sekunde daran, dass Friedrich ihre Revanchepläne durchschaut. Beide nutzen daher die Atempause, um ihre Armeen auszubauen und warten auf eine günstige Gelegenheit, um wieder gegeneinander zu marschieren. Tatsächlich hält der Friede ganze 9 Jahre. . 1756 beginnt der dritte Schlesische Krieg, der als der Siebenjährige Krieg in die Geschichte einging. Er vollzog sich vor dem Hintergrund eines blutigen Kolonialkrieges zwischen den europäischen Großmächten England und Frankreich um die Vorherrschaft in Nordamerika und Asien.

Er war ein Mann von einem Geist, von einem Wesen und Charakter. Es ist nicht nötig, dass ich lebe, wohl aber, dass ich meine Pflicht tue und für das Vaterland kämpfe, um es zu retten, wenn es noch zu retten ist. Diese Worte, die Friedrich II. In der schweren Zeit des Siebenjährigen Krieges niederschrieb, haben sich eingegraben in die Erztafeln der deutschen Geschichte. Seine eiserne Mahnung zur Pflicht hat das populäre Bild des Preußenkönigs bis in unsere Zeit geprägt. Heute gilt Preußen und das Preußentum als Inbegriff des Militarismus, eine der vielen Verzerrungen, mit denen die deutsche Geschichte reich gesegnet ist. Ohne Zweifel war das preußische Heer eine harte Schule für die jungen Rekruten, und es ist unstrittig, dass das Militär während der Schlesischen Kriege das Bild Preußens prägte, aber Friedrichs politische Ziele richteten sich zu keiner Zeit gegen andere Staaten. Er führte keine blutigen Kolonialkriege wie Frankreich und England und keine Habgierfeldzüge wie Österreich. Niemals hat er seine Landessöhne als Söldner für die englischen Eroberungsfeldzüge in Amerika verkauft, wie es die Fürsten in Hessen und Württemberg taten, um ihre Privatschatulle zu füllen. In der Kandidatenliste, die dem König alle Vierteljahr zugestellt werden musste, las er bei einem gewissen Leutnant Lilienborn stets die Bemerkung: Guter Dichter, schlechter Soldat. Bei einer Revue ritt der König auf ihn zu und sagte: Mach er sogleich einen Vers. Der Leutnant fing spontan an zu reimen: Gott sprach in seinem Zorn, du Herr von Lilienborn sollst hier auf dieser Erden nie mehr als Leutnant werden. Er ist Hauptmann, aber mache er sogleich noch einen Vers. Der frischgebackene Hauptmann reimte darauf weiter: Gottes Zorn hat sich gewandt, Hauptmann werde ich jetzt genannt, doch hätte ich Equipage, so hätte ich mehr Courage. Die soll er auch haben, aber mache er keine Verse mehr, sagte der König. Das Leben und Wirken Friedrichs ist mit solchen Geschichten und Anekdoten in stattlicher Zahl dokumentiert. Vieles davon mag erfunden oder zumindest im Laufe der Jahre um unterhaltsame Elemente angereichert worden sein. Vieles ist aber glaubhaft überliefert und zeigt, wie der Mensch und Politiker Friedrich war. Friedrich war ein König zum Anfassen. Sein Witz und seine Schlagfertigkeit, die Ausdruck seiner pfiffigen Berliner Art waren, entzündeten die Vorstellungskraft der Massen, gingen in Legendenform von Mund zu Mund. Die Gestalt des alten Fritz genoss Weltruhm. Der Sultan von Marokko gab die Schiffsmannschaft eines preußischen Reeders, die an seinen Küsten gestrandet war, wieder frei, ohne Lösegeld zu fordern. Er kleidete die Matrosen sogar von Kopf bis Fuß neu ein und verabschiedete sie mit den Worten: Euer König ist der größte Mann der Welt. Kein Preuße soll in meinen Ländern gefangen sein. Ein Küster der Berliner Domkirche namens Schmidt reichte dem König einst folgende Eingabe ein: Ehrwürdige Majestät, tue ich zu wissen, erstens, dass es an Gesangbüchern für die königlichen Prinzen und Prinzessinnen fehlt, zweitens, dass kein Holz vorhanden ist, um die königliche Loge in der Kirche zu heizen, und drittens, dass das Geländer an der Spree hinter der Kirche einzustürzen droht. Er empfing darauf den folgenden Bescheid von Friedrich: Dem Küster der Domkirche zu Berlin, Schmidt, tue ich zu wissen, erstens, dass wer singen will, sich die Gesangbücher kaufen soll, und zweitens, wer warm sitzen will, das Holz anzuschaffen hat. Übrigens benachrichtige ich den Küster Schmidt, drittens, dass das Geländer an der Spree ihn nichts angeht, und viertens, dass ich mich mit ihm weiter in keine Korrespondenzen einlassen will. Die bescheidenen Zeiten Berlins sind lange vorbei. Heute bekommt jeder neugeborene Berliner eine gewaltige Schuldenlast mit in die Wiege gelegt. Mit fast 18.000 Euro steht der Jung-Berliner nach seinem ersten zaghaften Schrei bereits in der Kreide. Das ist 5-mal so viel wie ein Baby in München. London gar finanziert einen Großteil des englischen Staatshaushaltes. Doch Berlin hat einen gigantischen Schuldenberg von 61 Milliarden Euro aufgetürmt. Das sind 61.000 Millionen Euro. Eine solch astronomische Summe hat die Politik bereits resignieren lassen. In einer Stadt, in der jeder zweite Einwohner von Arbeitslosengeld, Rente oder Hartz IV lebt und ein Großteil der noch verbliebenen Erwerbstätigen am Tropf der öffentlichen Hand hängt, tituliert Klaus Wowereit, der regierende Partymeister, wie ihn die Boulevardpresse taufte, seine Stadt als arm, aber sexy. Wowereit, der es gern bis zum Morgengrauen auf Fäten und Empfängen aushält, spiegelt nicht mehr die wahren Probleme und Sorgen der 3,4 Millionen Berliner wider. Die Nähe zum Volk, die Friedrich II. Immer suchte und meistens auch fand, haben Schaupolitiker längst verloren. Berlin, that's the place to be, biedert er sich mit schicken Anglizismen beim Partyvolk an und jettet von einem Event zum nächsten. Stolz wie Bolle verkündete Berlins ranghöchste Stimmungskanone der sichtlich angewiderten Nation: Ich bin schwul und das ist gut so. Vielleicht hatte er Friedrichs »Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden« zu wörtlich genommen. Gegen das Glücklichsein seiner Untertanen hatte der wahrlich nichts einzuwenden, doch wenn sie ihre privaten Neigungen und persönlichen Vorlieben ungefragt an die große Glocke hängten, ist er rigoros eingeschritten. Heute ist Contenance leider nicht mehr gefragt. Als gegen einen Kavalleristen aus seiner Armee ein Todesurteil wegen Sodomie ergangen war, hob er es kurzerhand wieder auf mit den Worten: Der Kerl ist ein Schwein. Er soll zur Infanterie. Den Berlinern traute Friedrich wenig Arbeitseifer zu. Die Professoren hielt er für Pedanten und faule Bäuche. Die Opernleute bezeichnete er als Kanaillenbagage. Den Lehrern zahlte er in den Ferien kein Salär und riet ihnen, sich als Schneidermeister ein entsprechendes Zubrot zu verdienen. Berlin wollte er durch Handwerkerfreiheiten, Manufakturansiedlungen und den Zuzug Arbeitswilliger auf Vordermann bringen. Sparsamkeit und Fleiß ständen der hochverschuldeten Hauptstadt auch heute gut zu Gesicht. Denn ein ernsthaftes Sanierungskonzept zum Abtragen des Schuldenbergs hat Klaus Wowereit nicht. So ist es nicht verwunderlich, dass seine programmatische Grundsatzerklärung zu diesem Thema in dem Satz gipfelt: Berlin muss sparen, bis es quietscht. Bis zu 30.000 Stellen müssten im öffentlichen Dienst abgebaut werden, fordert die Opposition. Doch wer will nach durchfeierter Nacht am nächsten Morgen allen Ernstes fordern, nun den Gürtel enger zu schnallen und als erstes die Staatsdiener, die ihm schließlich die Wählerstimme geschenkt haben, auf die Straße zu setzen? Der Ziehsohn von Spaßkanzler Schröder kümmert sich derweil um Wichtigeres, nämlich seinen Unterhaltungswert. Der ebenfalls auf diesem Gebiet erfahrene Medienkanzler Schröder wurde einmal von Grundschulkindern nach dem Beruf des Bundeskanzlers befragt. Als der 9-jährige Stefan mutmaßte, als mächtigster Mann im Staate könne man den ganzen Tag saufen, beteuerte Schröder, dass sich seine Tätigkeit darin nicht erschöpfe. Das könnten sich nur Ministerpräsidenten leisten. Ob er dabei an seinen Protégé gedacht hat? Berlin hat zu allen Zeiten Widerspruch erregt. Die einen lieben ihr Berlin. Studenten und Lebenskünstler aus aller Welt finden die Metropole mega hip. Andere gehen auf Distanz, wie Konrad Adenauer. Der katholische Kölner hielt Berlin für eine heidnische Stadt und meinte, hinter Magdeburg beginne sowieso die asiatische Steppe. Er machte das provinzielle Bonn zur ersten Hauptstadt der jungen Bundesrepublik. Wieder andere empfanden sogar Hassgefühle der Stadt gegenüber. Berlin macht auf mich den widrigsten Eindruck. Kalt, geschmacklos, massiv. Ich hasse Berlin und die Deutschen schon so, dass ich sie umbringen könnte, schrieb einst Rosa Luxemburg. Die Wilmersdorfer Bürgerwehr kam der Kommunistin zuvor und lieferte sie den Freikorps aus. 1919 landete ihre Leiche im Landwehrkanal. Altkanzler Schröder fühlte sich in Berlin indes immer an das Dritte Reich erinnert. Kein Wunder, denn die anderen Epochen deutscher Geschichte scheinen ihm weniger vertraut. Als er einmal an der Siegessäule vorbeikam, konnte er den historischen Kontext nicht rekapitulieren. Die Siegessäule erinnert an die preußisch-deutschen Kriege von 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich und 1870-71 gegen Frankreich, die letztlich zur Reichsgründung führten. Das Jahr 1871, das Gründungsjahr des Zweiten Deutschen Reiches, war Schröder offensichtlich weniger wichtig als handfestere Fragen, beispielsweise, ob denn mal jemand eine Flasche Bier habe. Für seine Nachfolgerin im Kanzleramt ist Berlin ein völlig anderer Geschichtsort. Angela Merkel sieht sich hier vor allem an die Teilung Deutschlands erinnert, die sie selbst hautnah miterlebt hat. Sie wohnte einst in der Marienstraße unweit der Mauer. Der Untergang der DDR-Diktatur, der Fall der Mauer und die friedliche Wiedervereinigung sind für Merkel Indizien, dass sich Geschichte auch zum Guten wenden kann. Aufgearbeitet ist dieses Kapitel allerdings noch lange nicht. »Lieber Friedrich, steig hernieder und regiere Preußen wieder«, steht auf einem Transparent, das ehemalige politische Häftlinge der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V., VOS, dem ältesten und größten Opferverband dieser Art, am Reiterstandbild Friedrichs des Großen unter den Linden entrollt haben. Sie demonstrieren damit nicht nur gegen das erlittene Unrecht, sondern prangern die Ignoranz der Politik an, die die Verbrechen unter der kommunistischen Diktatur tabuisiert und kurzerhand unter den Teppich kehrt. Derlei Ungerechtigkeiten hätte es beim alten Fritz in der Tat nicht gegeben. Der Spruch ist allerdings nicht ganz neu. Bereits 1943 hing eines Morgens nach einem besonders schweren Luftangriff auf Berlin an genau derselben Stelle ein handgeschriebenes Plakat mit folgendem Text. Alter Fritze, steig hernieder und regier die Preußen wieder. Lass in diesen schweren Zeiten lieber Adolf Hitler reiten. Auch wenn sich Hitler und Goebbels am sicherlich missverstandenen Beispiel des großen Königs im Angesicht des Pulvernebels im untergehenden Reich festklammerten, seine lichte Gestalt hoch zu Ross, sein stahlharter Blick, die Grenadiere musternd, war nicht nur für Hitler und Goebbels, sondern für viele Deutsche zum Sinnbild für Standhaftigkeit und Beharrlichkeit geworden. In der Tat erweckten die Deutschen den offiziell als Friedericus Rex titulierten Monarchen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts zu neuem Leben. Der deutschnationale Verleger Hugenberg verdiente hervorragend an seinen Friedrich-Werken. Anfang der 20er Jahre entdeckte auch das Kino Friedrich den Großen. In zahlreichen Uferfilmen verkörpert ihn der aus Essen-Kettwig stammende Schauspieler Otto Gebühr, der nicht nur wegen seiner äußeren Ähnlichkeit zum Preußenkönig in der historischen Figur die Rolle seines Lebens fand. Du hast doch Mampe. Jawohl, Majestät. Musketier Damian Mampe vom Regiment von Benningdorf. Du bist doch der windige Berliner, der bei Kunersdorf aus der russischen Gefangenschaft ausgerückt ist. Jawohl, Majestät. Und da war dann noch die Sache mit der russischen Armeekasse, die ich so als Andenken mitgebracht habe. Ja, es war bloß eine Regimentskasse und sie war leer. Ach, es war mal ganz entfallen, Majestät. Befehl für die Generale. Ich habe einen Auftrag an dich. Jawohl, Majestät. Du wirst zu den Österreichern desertieren. Ich? Desertieren? Nee. Ernst, Mampe? Du musst desertieren. Ich habe Ihnen treu geschworen, Majestät. Hör zu, die Österreicher haben eine Lücke gelassen. General Laudern ist im Anmarsch, um diese Lücke zu schließen. Ich muss also vorher draußen sein. Ah, jetzt dämmert's. Du schleichst dich in der Richtung, aus der ich kam, durch, läufst auf die ersten Vorposten Laudern zu und ergibst dich. Jawohl, Majestät. Und was soll ich sagen? Du sagst, ich hätte die Lücke entdeckt, wäre schon durchgezogen, um Laudern von der Seite anzufallen. Und wenn Sie mich fragen, warum ich von Ihnen weggelaufen bin? Dann liegst du Ihnen etwas vor. Du hättest Angst vor der Schlacht oder ich hätte dich arg kuranzt. Na, das mit dem Kuranzen, das hat ja manche Richtigkeit vor sich. Wenn ich zusammenmampe, du hast einen schweren Auftrag. Da können Sie ganz beruhigt sein, Majestät. In Sonne Sachen, da hakt was los. Und wenn du zurückkommst, bist du Feldwebel. Feldwebel? Jawohl. Dass du keinem im Lager ein Wort sagst. Können wir doch nicht um die Berühmtheit bringen, mit Majestät ein Geheimnis zu haben. Im Zeichen der nationalen Erhebung erfährt das Genre der Preußenfilme in den 30er Jahren einen enormen Aufschwung. So spielt Otto Gebühr Friedrich den Großen 1930 in Das Flötenkonzert von Sanssouci, 1932 in Die Tänzerin von Sanssouci, 1933 in Der Choral von Leuten, 1936 in Friedericus und 1941 in Der große König, was dem Charakterdarsteller beim Publikum eine fast kultische Verehrung einbringt. Der Film Der große König thematisiert den Siebenjährigen Krieg. Kurz vor der endgültigen Niederlage Preußens gegen Österreich und seine Verbündeten gibt es eine dramatische Auseinandersetzung zwischen Friedrich und seinen Generälen, die angesichts der militärisch aussichtslosen Lage kapitulieren wollen. Doch Friedrich weigert sich aufzugeben, er wartet und hofft auf das Wunder, das auch eintritt. Der neue russische Zar beendet den Krieg. Deutschland ist in einer furchtbaren Krise. Wir leben in einer Epoche, die alles entscheiden und das Gesicht von Europa verändern wird. Vor ihrer Entscheidung muss man furchtbare Zufälle bestehen. Aber nach ihrer Entwicklung klärt sich der Himmel auf und wird heiter. Und wie groß auch die Zahl meiner Feinde ist, ich vertraue auf meine gute Sache und die bewundernswerte Tapferkeit der Truppen, vom Marschall bis zum jüngsten Soldaten. Freilich nutzten die Nationalsozialisten die in diesen Filmen heroisierten preußischen Tugenden und den eisernen Durchhaltewillen Friedrichs für die eigene Propaganda, aber dennoch bleiben die Historienfilme bis heute künstlerisch unerreicht und erfreuen sich als Klassiker auf Video und DVD großer Beliebtheit. Verwirrend bleibt trotzdem, dass Hitler während seiner 12-jährigen Reichskanzlerschaft nicht ein einziges Mal Sanssouci besuchte. Der Widerstandskämpfer Henning von Treskow hingegen speiste aus Friedrichs nahezu liberalem Preußentum seinen leidenschaftlichen Antifaschismus. Doch kehren wir zurück zu Friedrich. Als er ein Kodizill schrieb, eine Satire in Form eines spöttischen Testaments, in dem er sich über die großmächtigen Herrscher Europas lustig machte, vergaß er nicht, den König von Preußen, also sich selbst, mit Ironie zu betrachten. Alles das, was ihm seine Kritiker später vorhalten sollten, nahm er selbst vorweg, als er über sich schrieb: Seiner neugebackenen Herrlichkeit froh, kommt dann ein König da unten wo. Auch so ein Narr, der nie vergisst, dass er Kroatenbesieger ist. Wie der Bürger als Edelmann will er gern zum Kreise der stolzen und grämlichen Herren, der alten Souveräne zählen. Wer's ihm verweigert, dem droht eine Schlacht. Ein Bösewicht ist's, der seiner Feinde lacht. Zwar seit dem Krallen und Zähne fehlen, dem altgewordenen Isegrim, haben die Nachbarn Ruhe vor ihm. Wenn ihn nicht gerade sein Dämon reitet, der sein Köpfchen oft schon verleitet, Spott und Hohn über sie alle auszugießen in vollem Schwalle. Mit zunehmendem Alter neigt er zu Selbstironie und Wehmut. Auch der körperliche Verfall schreitet nun deutlich voran. An seinem 65. Geburtstag im Januar 1777 spielt Friedrich II. Zum letzten Mal auf seiner Querflöte. Er besitzt kaum noch Vorderzähne und die von Gicht steifen Finger können das geliebte Instrument kaum noch umklammern. Am 9. Juli 1777 schreibt er an Voltaire über sich selbst: Da sitzt er nun, der alte Mann, phlegmatisch, schweigsam, herzenskalt. Fängt er einmal zu sprechen an, gähnt ein jeder Hörer bald. Luftsprünge früher, heut schleicht das an Krücken. Einst Kraft und Leben, heut Lumpen und Flecken. Nun ist's wie Sterben in der Welt, so welk und öde liegt das Feld. Der Baum steht da, von Blättern bloß, der Garten kahl und blütenlos. So spürt der Mensch mit leisem Beben die Hand der Zeit an seinem Leben. Wehmütig zieht er in den letzten Zeilen eine Lebensbilanz. Die Jugend geht so schnell dahin, kaum lernt man erkennen, kaum schärft sich der Sinn. Da kommt die Mühsal, da kommen die Leiden. Und es dauert nicht lange, da heißt es scheiden. Als Friedrich 1740 den preußischen Thron bestiegen hatte, war Preußen ein Staat von 2300 Quadratmeilen Umfang gewesen. Nun hinterlässt er seinem Nachfolger einen Besitzstand von 3600 Quadratmeilen. Damals hatte die Bevölkerung gut 2 Millionen Einwohner betragen. Nun war sie dabei, die 5 Millionen Grenze zu überschreiten. Dank seiner nicht ganz uneigennützigen Toleranz gegenüber Einwanderern und religiösen Minderheiten wie den Hugenotten und Katholiken. Die jährlichen Staatseinkünfte hatten sich von 12 auf 24 Millionen Taler verdoppelt. Die Sollstärke der Armee betrug nicht mehr 76.000, sondern inzwischen 180.000 Mann. Die Staatskasse war gut gefüllt. Die Wunden des 7-jährigen Krieges waren geheilt. Der Wohlstand der Bürger war merklich gestiegen. Ein König ist der geborene Anwalt der Armen und Bedrängten. Seine Pflicht und Schuldigkeit ist es, ihnen niemals sein Ohr zu entziehen. Sehr verdient hatte er sich um die Entwicklung des Rechts gemacht, insbesondere des allgemeinen Landrechts. Er hatte die Kartoffel als Nahrungsmittel eingeführt, den Drömling und den Oderbruch trockengelegt und zahlreiche Reformen im Militär- und Erziehungswesen durchgesetzt. Politisch gehörte Preußen nun zu den 5 europäischen Großmächten. Wer von London, Paris, Wien und Petersburg sprach, musste nun auch von Berlin reden. Eine stattliche Lebensbilanz. Vor mehr als 220 Jahren, am 17. August 1786, starb Friedrich der Große auf Schloss Sanssouci. Niemand außer den Bediensteten war anwesend, keine Paffen, keine Verwandten, nicht einmal die Königin, die Friedrich seit einem Jahr nicht mehr gesehen hatte. Geliebt hat er nur seine Windhunde und seinen Diener Fredersdorf. Ihm schrieb er in seinem wunderlichen Deutsch die zärtlichsten Briefe. Komme doch am Fenster. Ich wollte dir gerne sehen. Von Gicht, Wassersucht, Asthma und Lähmungen geplagt, hatte er die letzten Jahre in Potsdam verbracht, einsam, gebeugt, auf seinen Krückstock gestützt. Von der einst ruhmreichen Erscheinung ist nicht mehr viel geblieben. Gegen den Rat der Ärzte isst er zu viel und zu gut und trinkt zu viel gewürzten Wein. Einer der letzten Besucher ist Graf Mirabeau, der den Zustand des Monarchen mit bitteren Worten schildert. Die außerordentliche Unsauberkeit im Krankenzimmer und an dem Kranken selbst infolge der feuchten Wäsche, die er anbehielt, hat anscheinend eine Art von Fäulnisfieber erregt. Friedrich selbst kümmert dieser unselige Zustand kaum. Eitel in Bezug auf sein äußeres Erscheinungsbild ist er wahrlich nicht. Es heißt, dass wir Könige auf Erden die Ebenbilder Gottes seien. Ich habe mich daraufhin im Spiegel betrachtet. Sehr schmeichelhaft für den lieben Gott ist das nicht. Seine letzten Worte, mit denen er sein Leben aushaucht, sind indes Französisch. Ça va bien. La montagne est passée. Es geht gut. Der Berg ist überschritten. Für seinen Tod und die Beerdigung hatte er schon lange vorher alles bis ins Detail geregelt. Ich habe als Philosoph gelebt und will als solcher begraben werden, ohne Gepränge, ohne feierlichen Pomp, ohne Prunk. Ich will weder geöffnet noch einbalsamiert werden. Man bestatte mich in Sanssouci auf der Höhe der Terrassen in einer Gruft, die ich mir habe herrichten lassen. Sterbe ich in Kriegszeiten oder auf der Reise, soll man mich am ersten besten Ort beisetzen und im Winter nach Sanssouci bringen. Doch sein Wunsch, in Sanssouci begraben zu werden, geht vorerst nicht in Erfüllung. Sein Neffe und Thronfolger, Friedrich Wilhelm II., besichtigt die vorbereitete Gruft auf der Terrasse des Lustschlosses und ist angewidert von den Särgen der Hunde, neben denen Friedrich beerdigt werden will. Stattdessen lässt er ihn mit einem Prunkbegräbnis in der Potsdamer Garnisonskirche beisetzen. Erst 200 Jahre nach seinem Tod, als die Mauer zwischen Ost und West gefallen ist, geht Friedrichs letzter Wille in Erfüllung. Nach mehreren Umbettungen wird der Sarg von der Kapelle der Hohenzollernburg im württembergischen Hechingen nach Potsdam überführt. In seinem geliebten Sanssouci hat er nun neben seinen Hunden seine letzte Ruhestätte gefunden. Sie hörten Friedrich der Große, zeitlose Weisheiten des Preußenkönigs. Autor Johannes Haneke. Sprecher Eva Garg, Matthias Pugnier und Volker Risch. Tonaufnahme Jan Voss und Volker Hamann. Schnitt und Tonbearbeitung Jan Voss. Musik Friedrich der Große und Stefan Knauer. Eine Produktion der Polarfilm und Medien GmbH 2007. Weitere Hörbuchangebote finden Sie unter www.polarfilm.de.